Abschnitt 14 aus Das Rote Zimmer von August Strindberg, übersetzt von Emil Schering. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 14. Kapitel. Absinth. Eine heiße Nachmittagssonne brannte auf die Straßensteine der Provinzialhauptstadt X-Köping. Im Saal des Ratskellers war es noch still. Fichtenzweige lagen auf dem Boden und es roch nach Begräbnis. Die gradierten Likörflaschen standen in ihren Fächern und hielten Mittagsschlaf gegenüber den Branntweinflaschen, die ihre Ordensketten um den Hals trugen und bis zum Abend Urlaub hatten. Die Uhr, die nie Mittagsschlaf halten konnte, stand da so lang wie ein Bauer an der Wand und verbögerte die Zeit, während sie einen gewaltigen Theaterzettel zu lesen schien, der an einem Kleiderriegel nebenbei aufgespießt war. Der Saal war sehr lang und schmal, und beide Längswände waren mit Birkentischen besetzt, die von der Wand ausgingen, so dass der Saal das Aussehen eines Stalles bekam, in dem die Tische alle auf vier Füßen die Pferde waren, die an der Wand angebunden sind und den Zimmer das Hinterteil zuwendeten. Jetzt aber standen alle da und schliefen. Das eine hob ein Hinterbein etwas von der Erde, denn der Fußboden war recht holperig. Dass sie schliefen, konnte man ja sehen, da die Fliegen ungestört auf ihren Rücken spazierten. Der 16-jährige Kellner aber, der sich an die Ständeruhr lehnte, neben dem Theaterzettel, er schlief nicht, denn er schlug mit seiner weißen Schürze unaufhörlich nach den Fliegen, die eben in der Küche gewesen und Mittag gegessen hatten und nun ihr Spiel trieben. Dann fiel er wieder zurück und lehnte sein Ohr gegen den großen Bauch der Uhr, als auskultierte er, was sie zu Mittag bekommen hatte. Und das sollte er bald erfahren, denn jetzt schluchzte das lange Ding und genau 4 Minuten später schluchzte es wieder und dann begann es in seinem Innern zu lärmen und zu poltern, dass der Junge in die Höhe fuhr und hörte, wie es unter fürchterlichem Röcheln 6-mal hintereinander schlug, um dann wieder an seine stille Arbeit zu gehen. Auch der Junge musste an seine Arbeit und er machte in seinem Stall die Runde, striegelte mit der Schürze seine Gäule und brachte alles in Ordnung, als erwarte er Besuch. Auf einem Tisch ganz im Hintergrund des Saals, von dem ein Zuschauer mit seinen Blicken das ganze lange Zimmer beschießen konnte, stellte er Streichhölzer und daneben eine Flasche Absinth und 2 Gläser, ein Likör und ein Trinkglas. Darauf holte er vom Brunnen eine große Karaffe Wasser und stellte sie neben die feuergefährlichen Sachen auf den Tisch. Dann machte er einige Spaziergänge durchs Zimmer, wobei er ganz unerwartete Stellungen einnahm, als ob er jemand nachahme. Jetzt stand er da, die Arme über der Brust gekreuzt, den Kopf gebeugt und den linken Fuß vorgestreckt und schickte Adlerblicke nach den abgestoßenen Tapeten der alten Wände. Jetzt stand er da, die Beine gekreuzt, die Knöchel der rechten Hand auf der Tischkante und hatte in der linken eine aus einem Porterdraht gemachte Lorgnette, durch die er die Deckenleisten spöttisch beguckte. Da flog die Tür auf und ein 35-jähriger Mann trat mit einer Sicherheit ein, als sei er hier zu Haus. Sein Gesicht, das bartlos war, hatte diese scharf markierten Züge, die fleißige Übung der Gesichtsmuskeln zu verleihen pflegt und die man nur bei Schauspielern und noch einer Gesellschaftsklasse wiederfindet. Man sah alle Muskeln und Bänder durch die von einem dunklen Bartboden beschattete Haut. Man sah aber nicht das elende Drahtwerk, das diese feinen Tangenten in Bewegung setzte, denn es war kein gewöhnliches Klavier, das ein Pedal nötig hat. Eine hohe, etwas schmale Stirn mit eingesunkenen Schläfen erhob sich wie ein echtes korinthisches Kapitell. Davon hernieder kletterten schwarze, ungeordnete Haarlocken wie wilde Pflanzen, zwischen denen kleine, gerade Schlangen sich herabwarfen und die Augenhöhlen zu erreichen suchten, wohin sie aber niemals kamen. Seine großen, dunklen Augen sahen in ruhendem Zustand mild und traurig aus. Er konnte aber auch aus ihnen feuern, und dann glichen die Pupillen Revolvermündungen. Er ließ sich an den hergerichteten Tisch nieder und warf einen betrübten Blick auf die Wasserkaraffe. »Warum stellst du immer Wasser hin, Gustav? Damit Herr Verlander nicht verbrennen. Was geht das dich an, ob ich verbrenne? Kann ich das nicht, wenn ich will?« »Herr Verlander müssen heute nicht Nihilist sein.« »Nihilist? Wer hat dich das Wort gelehrt? Wo hast du das her? Bist du verrückt, Junge? Sag!« Er erhob sich vom Tisch und brannte mit seinen dunklen Revolvern einige Schüsse ab. Gustav verstummte aus Furcht vor und Bestürzung über den Ausdruck im Gesicht des Schauspielers. »Antworte, Junge, wo hast du das Wort her?« Herr Montanus hat es vor einigen Tagen gesagt, als er von seiner Kirche hier war, antwortete Gustav furchtsam. So, Montanus, sagte der düstere Mann und setzte sich wieder. Montanus ist mein Mann, das ist ein Mensch, der versteht, was man sagt. Hör mal, Gustav, du kannst mir ruhig erzählen, was das für ein Name ist. Spitzname, verstehst du? Den diese Theaterbande mir gegeben hat. Du brauchst nicht bange zu sein. Nein, der ist so hässlich, dass ich ihn nicht sagen möchte. Warum willst du das nicht, wenn du mir damit eine Freude machst? Findest du nicht, dass ich etwas nötig habe, um mich aufzumuntern? Sehe ich so schrecklich froh aus? Heraus damit! Wie sagen Sie, wenn Sie fragen, ob ich hier gewesen bin? Sagen Sie nicht, ist... Der Teufel? Ach, der Teufel, das ist ein guter Name. Sie hassen mich, nicht wahr? Ja, schrecklich. Schön, aber warum? Habe ich Ihnen was Böses getan? Nein, das können Sie nicht behaupten. Nein, das glaube ich auch nicht. Aber Sie sagen, Herr Verlander, verderbe die Menschen. Verderbe? Ja, Sie sagen, Herr Verlander habe mich verdorben, weil ich finde, dass alles alt ist. Sagst du ihnen, dass ihre Witze alt sind? Ja, übrigens ist alles alt, was sie sagen. Sie sind alle so alt, dass sie mich anekeln. So, findest du nicht auch, dass Kellner sein was Altes ist? Doch, gewiss ist es das. Leben ist alt, Sterben ist alt, alles ist alt. Nein, Schauspieler werden ist nicht alt. Doch, mein Freund, das ist das Älteste von allem. Jetzt aber musst du still sein, ich muss mich betäuben. Er trank seinen Absinth aus und sank mit dem Kopf gegen die Wand zurück, auf der ein langer brauner Streifen zu sehen war. Da war der Rauch von seiner Zigarre während der 6 langen Jahre, die er dort gesessen hatte, hinaufgestiegen. Die Sonnenstrahlen fielen durch die Fenster herein, wurden aber erst von den großen Espen draußen gesiebt, deren leichtes Blattwerk vom Abendwind in solche Bewegung gesetzt wurde, dass der Schatten auf der Längswand ein bewegliches Netz bildete, an dessen unterster Ecke der Kopf des Düstern mit seinen ungeordneten Haarlocken einen Schatten warf, der einer großen Spinne sehr ähnlich war. Gustav hatte sich wieder an die Uhr gesetzt und beobachtete ein nihilistisches Schweigen, während er zusah, wie die Fliegen um die organische Hängelampe tanzten. »Gustav«, erklang es vom Spinnengewebe her. »Ja«, antwortete es von der Uhr. »Sind deine Eltern noch am Leben?« »Nein, das wissen Sie doch, Herr Verlander. Das ist gut für dich.« Eine lange Pause. »Gustav!« »Ja?« »Kannst du nachts schlafen?« »Was meinen Sie, Herr Verlander?« antwortete Gustav und errötete. »Was ich sage?« »Ja, gewiss kann ich das. Warum sollte ich nicht?« »Warum willst du Schauspieler werden?« »Das kann ich nicht sagen. Ich glaube, ich würde glücklich werden.« »Bist du denn nicht glücklich?« »Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht.« »Ist Herr Rehngelm noch einmal hier gewesen?« »Nein, das ist er nicht, aber er wollte Herrn Verlander um diese Zeit aufsuchen.« Eine lange Pause, worauf sich die Tür öffnet und ein Schatten in das große Netz hineinfällt. Das schüttelt sich und die Spinne in der Ecke macht eine schnelle Bewegung. »Herr Rehngelm«, sagt der düstere Kopf. »Herr Verlander?« »Willkommen. Sie haben mich heute schon gesucht?« »Ja, ich bin heute Mittag angekommen und habe Sie sofort aufgesucht. Sie erraten mein Anliegen. Ich möchte beim Theater ankommen.« »Nein, wirklich? Das setzt mich in Erstaunen.« »In Erstaunen?« »Ja, das tut's. Aber warum suchen Sie zuerst mich auf?« »Weil ich weiß, dass Sie der hervorragendste Schauspieler sind und weil ein gemeinsamer Bekannter, Bildhauer Montanus, Sie mir als einen ausgezeichneten Menschen empfohlen hat.« »Hat er das? Was kann ich denn für Sie tun? Einen Rat geben. Wollen Sie sich an meinen Tisch setzen? Gern, wenn ich der Wirt sein darf.« »Das kann ich nicht erlauben. Dann als mein eigener Gast, wenn Sie nichts dagegen haben.« »Wie Sie wollen. Sie bitten um einen Rat.« »Wollen Sie einen aufrichtigen haben?« »Ja, natürlich. Dann hören Sie und nehmen Sie es ernst, was ich Ihnen sage. Und vergessen Sie nie, dass ich an dem und dem Tag das und das gesagt habe, denn ich übernehme die Verantwortung für das, was ich sage.« »Sagen Sie Ihre Meinung, ich bin auf alles gefasst.« »Haben Sie schon Pferde bestellt?« »Nein, dann tun Sie es und reisen Sie wieder nach Haus.« Halten Sie mich denn für unfähig, Schauspieler zu werden? Nein, gewiss nicht. Ich halte niemand für unfähig dazu. Im Gegenteil. Alle Menschen haben mehr oder weniger Anlagen, Menschen darzustellen. Also, ach, es ist ganz etwas anderes, als Sie ahnen. Sie sind jung. Ihr Blut ist in Bewegung. Sie fühlen wie 1000 Bilder, schön und hell, wie die der Märchenbücher, in Ihrem Hirn durcheinanderwogen. Aber Sie wollen sie nicht verbergen. Sie wollen sie hinaus ans Licht bringen, auf Ihren Armen tragen und sie zeigen. Vor allem sie der Welt zeigen und dabei eine große Freude empfinden, nicht wahr? Ja, ja, Sie sprechen meine Gedanken aus. Ich nahm nur den besten und gewöhnlichsten Fall an. Denn ich suche nicht schlechte Motive für alles, wenn ich auch von den meisten niedrig denke. Also diese Neigung ist so stark, dass sie lieber Not leiden, sich demütigen, sich von Vampiren schröpfen lassen, ihr bürgerliches Ansehen verlieren, Konkurs machen, untergehen wollen, als umkehren, nicht wahr? Ja, ach, wie gut Sie mich kennen. Ich habe einmal einen jungen Mann gekannt. Jetzt kenne ich ihn nicht mehr, denn er hat sich so verändert. Er war 15 Jahre alt, als er aus der Strafanstalt kam, die jede Gemeinde für die Kinder unterhält, die das äußerst gewöhnliche Verbrechen, zur Welt zu kommen, begehen und in der die unschuldigen Kinder den Sündenfall ihrer Eltern sühnen sollen. Denn was sollte sonst daraus werden? Bitte erinnern Sie mich daran, dass ich beim Thema bleibe. Er lag danach 5 Jahre in Uppsala und las schrecklich viele Bücher. Sein Gehirn wurde in 6 Fächer eingeteilt, in die 6 Arten von Angaben, Zahlenangaben, Namenangaben, ein ganzes Magazin fertiger Urteile, Schlussfolgerungen, Theorien, Einfälle, Dummheiten wie Stück Gut hineingepackt wurden. Das mochte noch hingehen, denn das Gehirn ist geräumig. Es sollte aber auch fremde Gedanken, alte, verfaulte Gedanken aufnehmen, an denen andere ihr ganzes Leben gekaut hatten und die sie jetzt ausspuckten. Da bekam er Erbrechen und er war 20 Jahre, als er zum Theater ging. Sehen Sie meine Uhr an. Sehen Sie den Sekundenzeiger. 60 Mal, ehe es eine Minute wird. 60 Mal 60, ehe es eine Stunde wird. Dann 24 Mal und es ist nur ein Tag. Dann 365 Mal und es ist bloß ein Jahr. Denken Sie nun, 10 Jahre. Herr, haben Sie schon mal vor einer Tür auf einen lieben Bekannten gewartet? Die erste Viertelstunde geht wie nichts vorbei. Die zweite Viertelstunde, oh, das tut man gern für den, den man liebt. Die dritte Viertelstunde, er kommt nicht. Vierte, Hoffnung und Furcht. Fünfte, man geht, kehrt aber um. Sechste, Herrgott, ich habe meine Zeit unnötig verloren. Siebente, aber ich bleibe doch, nachdem ich so lange geblieben bin. Achte, Wut und Fluch. Neunte, man geht nach Haus und legt sich aufs Sofa und fühlt eine Ruhe, als habe man dem Tod den Arm gereicht. Er wartete 10 Jahre, 10 Jahre. Sträuben sich nicht meine Haare auf dem Kopf, wenn ich 10 Jahre sage, sehen Sie nach, sitzen tun Sie wohl noch. 10 Jahre vergingen, ehe er eine Rolle bekam. Und dann schlug er durch, sofort. Da aber war er nahe daran, über seine 10 verlorenen Jahre verrückt zu werden. Und er geriet außer sich, dass es nicht vor 10 Jahren geschehen war, und er war erstaunt, dass das eingetroffene Glück ihn nicht glücklich machte. So wurde er unglücklich. Meinen Sie denn nicht, dass er die 10 Jahre nötig hatte, um seine Kunst zu studieren? Er konnte ja nie studieren, da er nie spielen durfte. Er wurde ein Gelächter, eine Art Ausschuss auf dem Theaterzettel, und die Direktion sagte, er sei zu nichts zu gebrauchen. Und wenn er sich an eine andere Direktion wandte, sagte die, er habe kein Repertoire. Warum aber war er nicht glücklich, als er Glück hatte? Glauben Sie, eine unsterbliche Seele ist mit Glück zufrieden? Doch warum hiervon sprechen? Ihr Entschluss ist unwiderruflich. Meine Ratschläge sind überflüssig. Es gibt keinen anderen Lehrer als die Erfahrung. Und die ist so launenhaft oder berechnend, ganz wie der Lehrer in der Schule. Die einen bekommen immer Lob, die anderen immer Schläge. Sie sind geboren, Lob zu bekommen. Glauben Sie nicht, ich sage das im Hinblick auf Ihre Herkunft. Ich bin aufgeklärt genug, der weder Gutes noch Böses zuzuschreiben. In diesem Fall ist sie ein ganz gleichgültiger Faktor. Denn hier gilt Mensch als Mensch. Ich wünsche, Sie mögen so schnell wie möglich Glück haben, damit Sie nicht so schnell wie möglich aufgeklärt werden. Sie verdienen es, glaube ich. Aber haben Sie denn keine Achtung vor Ihrer Kunst, der größten und herrlichsten von allen? Die wird überschätzt, wie alles, worüber Menschen Bücher schreiben. Die ist gefährlich, denn sie kann schaden. Eine schön gesagte Lüge kann einen wahrhaftigen Eindruck machen. Sie ist wie eine Volksversammlung, bei der die ungebildete Majorität den Ausschlag gibt. Je äußerlicher, desto besser. Je schlechter, desto besser. Ich habe damit nicht gesagt, dass sie unnötig ist. Das kann doch nicht Ihre Meinung sein. Das ist meine Meinung. Aber sie braucht darum ja nicht wahr zu sein. Aber haben Sie denn wirklich keine Achtung vor Ihrer Kunst? Vor meiner? Warum sollte ich vor meiner mehr Achtung haben als vor Fremder? Und Sie haben die tiefsinnigsten Rollen gespielt. Sie haben Shakespeare gespielt. Sie haben Hamlet gespielt. Sind Sie niemals im Innersten erschüttert worden, wenn Sie den tiefen Monolog Sein oder Nichtsein sprachen? Was meinen Sie mit tief? Tiefsinnig, tief gedacht. Erklären Sie sich. Ist es so tief, so zu sprechen? Soll ich mir das Leben nehmen oder nicht? Ich täte es gern, wenn ich wüsste, was nach dem Tod kommt, und das würden alle anderen auch tun. Nun wissen wir es aber nicht, und darum nehmen wir uns das Leben nicht. Ist das so tiefsinnig? Nein, nicht so. Na also, Sie haben sicher schon einmal daran gedacht, sich das Leben zu nehmen, nicht wahr? Ja, das haben wohl alle Menschen getan. Warum haben Sie es denn nicht getan? Weil Sie es wie Hamlet nicht wagten, da Sie nicht wissen, was nachher kommt. Waren Sie da so tiefsinnig? Natürlich nicht. Also ist es ganz einfach eine Banalität. Mit einem Wort, es ist... Wie heißt es, Gustav? Es ist alt, wurde vom Urgehäuse geantwortet, wo man auf die Replik gewartet zu haben schien. Es ist alt. Wäre der Dichter aber mit einer annehmbaren Vermutung über das zukünftige Leben gekommen, dann wäre es neu gewesen. Ist alles Neue so ausgezeichnet? Fragte Rehnhjelm, dessen Mut durch all das Neue, das er zu hören bekommen hatte, sehr gesunken war. Das Neue hat wenigstens ein Verdienst und eben das, dass es neu ist. Versuchen Sie, Ihre Gedanken selbst zu denken, und Sie werden sie immer neu finden. Wollen Sie mir glauben, dass ich wusste, wonach Sie mich fragen würden, ehe Sie in die Tür traten, und dass ich weiß, wonach Sie mich zunächst fragen, nachdem wir auf Shakespeare gekommen sind? Sie sind ein sonderbarer Mensch. Ich muss gestehen, Sie haben recht mit dem, was Sie sagen, trotzdem ich's nicht billige. Nun, was meinen Sie zu Antonius' Leichenrede an Cäsars Bahre? Ist die nicht merkwürdig? Danach wollte ich Sie gerade fragen. Das ist ja ganz, als könnten Sie meine Gedanken lesen. Das sagte ich Ihnen ja eben. Und ist das so sonderbar, wo alle Menschen dasselbe denken oder richtiger sagen? Nun, was finden Sie darin so tief? Das kann man nicht mit Worten sagen. Aber finden Sie nicht, dass es eine sehr gewöhnliche Form für eine ironische Äußerung ist? Man sagt direkt das Gegenteil von dem, was man meint, und schärft man die Spitzen, so wird sich jeder an Ihnen stechen müssen. Aber haben Sie was Schöneres gelesen als Julias und Romeos Dialog nach der Hochzeitsnacht? Ach, die Stelle, wo er sagt, es sei die Nachtigall und nicht die Lerche. Welche Stelle sollte ich sonst meinen, da die ganze Welt sie meint? Das ist ja ein einzelnes, vielgebrauchtes, poetisches Bild, auf dem der Effekt beruht. Und glauben Sie, Shakespeares Größe beruhe auf poetischen Bildern? Warum müssen Sie mir alles zerbröckeln? Warum müssen Sie mir meine ganze Stütze fortnehmen? Ich werfe Ihre Stöcke fort, damit Sie selbst gehen lernen. Übrigens bitte ich Sie, auf das einzugehen, was ich sage. Sie bitten nicht, Sie zwingen einen, es zu tun. Da müssen Sie meinen Verkehr meiden. Ihre Eltern trauern über Ihren Schritt? Ja, natürlich. Wie können Sie das wissen? Das tun alle Eltern. Warum überschätzen Sie mein Urteilsvermögen? Sie müssen überhaupt nicht überschätzen. Glauben Sie, man wird glücklicher dabei? Glücklicher? Kennen Sie wen, der glücklich ist? Antworten Sie mit Ihrer eigenen Ansicht, nicht mit fremden Worten. Nein. Wenn Sie nicht glauben, dass jemand glücklich ist, wie können Sie denn die Frage aufwerfen, dass man glücklicher werden soll? So, Sie haben Eltern. Das ist dumm, Eltern zu haben. Wieso? Wie meinen Sie? Finden Sie es nicht unnatürlich, dass eine alte Generation eine neue mit ihren veralteten Dummheiten aufzieht? Ihre Eltern fordern Dankbarkeit von Ihnen, nicht wahr? Soll man seinen Eltern denn nicht dankbar sein? Dankbar dafür, dass sie mit Hilfe des Gesetzes uns in dieses Elend gebracht, uns mit schlechtem Essen ernährt, uns geschlagen, uns unterdrückt, uns gedemütigt, sich unseren Wünschen widersetzt haben? Wollen Sie mir glauben, dass eine Revolution nötig ist? Nein, zwei! Warum trinken Sie nicht Absinth? Sind Sie bange davor? Oh, sehen Sie, der trägt das Genferkreuz. Der heilt die Verwundeten auf dem Schlachtfeld, Freunde wie Feinde. Der betäubt den Schmerz, stumpft den Gedanken ab, tilgt die Erinnerung, erstickt alle edlen Gefühle, die den Menschen zu Torheiten verlocken, und löscht schließlich das Licht der Vernunft aus. Wissen Sie, was das Licht der Vernunft ist? Das ist einmal eine Phrase. Zweitens ein Irrlicht, ein Irrwisch. Sie wissen, solche Lichter, die über Stellen irren, wo Fische verfault sind und Phosphorwasserstoff erzeugt haben. Das Licht der Vernunft ist Phosphorwasserstoff, von der grauen Gehirnsubstanz erzeugt. Es ist merkwürdig, alles Gute hier auf Erden geht unter und wird vergessen. Ich habe während meiner 10-jährigen Streifzüge und meiner scheinbaren Untätigkeit alle Stiftsbibliotheken durchgelesen, die sie in den kleinen Städten haben. Alles Elende und Bedeutungslose, das sich in den Büchern findet, ist zitiert und beliebt. Das Gute aber bleibt liegen. Was ich sagen wollte, erinnern Sie mich daran, dass ich beim Thema bleibe. Die Uhr verübte jetzt ihr Unwesen und donnerte 7-mal. Die Tür ging auf und herein wälzte sich ein Mensch unter großem Lärm. Es war ein 50er mit einem fetten, schweren Kopf, der wie ein Mörser zwischen einem paar fetten Schultern ruhte, wie auf einer Lafette mit einer beständigen Elevation von 45 Grad und aussah, als wolle er Bomben nach den Sternen werfen. Das Gesicht sah aus, als sei sein Besitzer aller möglichen Verbrechen und aller unmöglichen Laster fähig, aber von Feigheit abgehalten, einige davon zu begehen. Er warf sofort eine Granate auf den Düstern und schnauzte den Kellner nach einem Grog von Rum an, in einer grammatikalisch ungehobelten Sprache und mit der Stimme eines Korporals. »Der dort hat ihr Schicksal in der Hand«, flüsterte der düstere Rengelm zu. »Das ist der Tragöde, der Direktor und Intendant, mein Todfeind.« Rengelm schauderte, als er die fürchterliche Gestalt betrachtete, die einen Blick tiefsten Hasses mit Fahlander ausgetauscht hatte und nun von ihrem Platz aus die Passage mit Spucksalven beschoss. Darauf öffnete sich die Tür von Neuem und hereinglitt ein beinahe eleganter Mann mittleren Alters mit geöltem Haar und gewachstem Schnurrbart. Er setzte sich vertraulich neben den Direktor, der ihm den Mittelfinger mit einem Karneolring zum Schütteln reichte. »Das ist der Redakteur der konservativen Zeitung, der Verteidiger von Thron und Altar. Er hat freien Zutritt zu den Kulissen und möchte alle Mädchen verführen, auf die der Direktor nicht seine Augen geworfen. Er ist früher königlicher Beamter gewesen, musste seine Stelle aber aufgeben. Ich schäme mich zu sagen, warum«, klärte Fahlander Rengelm auf. »Aber ich schäme mich auch, im selben Zimmer wie diese Herren zu sitzen. Und ich gebe außerdem heute Abend hier im Hause meinen Freunden ein kleines Fest zur Feier meines gestrigen Benefizes. Haben Sie Lust, in schlechter Gesellschaft zu sein, unter den letzten Schauspielern, zwei übel bekannten Damen und einem alten Lumpen von Herrn? So willkommen um 8.« Rengelm zögerte keinen Augenblick, die Einladung anzunehmen. Die Spinne an der Wand kletterte durch ihr Netz hindurch, wie um's zu untersuchen, und verschwand dann. Die Fliege blieb noch ein Weilchen sitzen, aber die Sonne verbarg sich hinter der Domkirche. Die Maschen des Netzes lösten sich auf, als seien sie nie dagewesen, und die Espen vor den Fenstern zitterten. Da aber erhob der große Mann und szenische Direktor seine Stimme und schrie, denn er hatte das Sprechen verlernt. »Hast du gesehen, wie das Wochenblatt mich wieder angegriffen hat? Ach, an das Geschwätz musst du dich nicht kehren, mich nicht dran kehren. Was zum Teufel meinst du damit? Liest es nicht die ganze Stadt? Gewiss tut sie das. Ich möchte hin zu ihm und ihn durchprügeln, das möchte ich. Er behauptet ganz frech, ich sei übertrieben und affektiert. Bestich ihn doch, aber mach keinen Skandal. Bestechen, glaubst du, das habe ich nicht versucht? Es sind verdammt sonderbare Leute, diese liberalen Zeitungsschreiber. Wenn man mit ihnen bekannt und befreundet ist, so können sie nett über einen schreiben. Sie aber bestechen, das geht nicht, wenn sie auch noch so arm sind. Ach, du verstehst dich nicht darauf. Man muss nicht direkt auf sie losgehen. Man muss ihnen Geschenke senden, die beliehen werden können. Oder auch bares Geld, anonym, und sich nie was davon merken lassen. Wie's man mit dir macht. Nein, du, das geht mit ihnen nicht. Ich hab's versucht. Eine Hölle ist's, mit Leuten von Ansichten zu tun zu haben. Was glaubst du, war das für ein Opfer, das der Teufel in seinen Klauen hatte, um das Gesprächsthema zu wechseln? Das geht mich nichts an. Vielleicht doch Gustav. Wer war jener Herr, den Fahlander bei sich hatte? Der will zum Theater und heißt Renjelm. Was sagst du? Will er zum Theater? Der? Schrie der Direktor. Ja, das will er, antwortete Gustav. Und natürlich Tragödie spielen und von Fahlander beschützt werden und sich nicht an mich wenden und meine Rollen nehmen und uns die Ehre geben. Und ich weiß nicht ein Wort von der Sache. Ich, das tut mir um ihn leid. Es ist schade um ihn. Welch fürchterliche Zukunft. Ich werde ihn natürlich beschützen. Ich werde ihn unter meine Flügel nehmen. Man fühlt die Kraft meiner Flügel, auch wenn ich nicht fliege. Sie drücken manchmal zu. Das war ein schmucker Bursche. Ein feiner Kerl. Schön wie ein Antinous. Schade, dass er nicht zuerst zu mir gekommen ist. Dann hätte er die Rollen Fahlanders gekriegt. Alle. Oh, oh, oh. Doch das ist noch nicht zu spät. Ha! Mag der Teufel ihn zuerst verderben. Er ist noch etwas zu frisch. Er sah wirklich unverdorben aus. Armer Junge. Ja, ich sage nur, Gott behüte ihn. Der Laut der letzten Bitte erstarb unter dem Lärm, den die jetzt anlangenden Groggäste der Stadt machten. Ende von Abschnitt 14.